Sitzung hat begonnen, es kostet 90 Euro die Stunde, los geht's. Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja, bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Das ist die Etage 13, die Episode 18. Und am anderen Ende des Tisches sitzt der liebe Basti. Hallo, guten Tag, wir sind wieder zurück. Toll, und da ist der Steffen übrigens gegenüber. Ich wollte gerade sagen. Hat er nicht vergessen, die hohe Kunst des Moderierens. Willst du mich denn nicht vorstellen hier? Steffen. Basti. Ja. Ich muss dich direkt mal was loswerden. Ich habe nämlich, du weißt ja, es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen und ja. Wir müssen gar nicht drüber reden, was alles so dazwischen gekommen ist. Das wird wahrscheinlich noch Gegenstand dieser Sendung werden. Aber ich habe in unserem Briefkasten der Etage 13, die wir heute ja seit langer Zeit, es ist ziemlich verstaubt hier wieder vermietet haben, habe ich einen Brief entdeckt. Und ich würde den dir jetzt kurz mal ein paar Audio vorspielen lassen. Ich glaube, wir kriegen ein bisschen Ärger. Kurzen Moment, ja? Ich lasse das jetzt mal einfach so durchlaufen. Hallo lieber Steffen und Basti. Wo wart ihr die ganze Zeit? Die Direktion der 13. Etage hat euch sehr vermisst. Es wurden dauernd Termine hier freigehalten. Stattdessen pöbelten Rockstars und anderes Gelump in unserer Etage herum. Dass mir das nicht nochmal vorkommt. Ab sofort brauchen wir wieder regelmäßige Belegung. Sonst müsst ihr umziehen. Und das möchtet ihr nicht. Denn die Etage 00 wäre die einzige, die frei wäre und die ist meist leer oder voll scheiße. Herzlichst, ihr Direktor Schala. T. An. Was? Wie heißt der Direktor nochmal? Der Direktor nochmal. Heißt, hier steht Schala.t.an. Naja, hat der sich auch mal wieder gemeldet, ne? Steffen, ich hab ein bisschen Angst. Ich glaube, wir sollten in nächster Zeit mal wieder in eine Regelmäßigkeit reinkommen, mein Freund. Also Etage 00 ist meistens voller scheiße, ja. Naja, kann man manchmal von unserem Podcast. Da wären wir zumindest mit dem Niveau gleich. Aber ja, das stimmt. Etage 13 hat eine etwas bessere Aussicht. Also die würde ich schon ungern freigeben. Also, ja, ich meine, wir belegen ja auch nur zwischendurch. Ne? Ja, wir belegen ja echt nur zwischendurch. Das ist das Problem. Und ich weiß noch, dass wir, glaube ich, vor einem Jahr das Problem hatten, dass hier irgendein amerikanischer Präsident und irgendein russischer Präsident zusammen in irgendeiner Suite waren. Aber ich will da gar nichts zu sagen. Irgendwelche geheime Sachen besprochen komisch, haben. Komisch, ganz komisch. Nee, der war doch noch nicht Präsident. Der hat, nee, aber irgendwie so eine Art Präsidentenanwärter, glaube ich, war das. Ja, ja. Habe ich ein bisschen falsch im Kopf. Aber das ist ja, die haben sich aber wollen wir ja nicht weiter... Pferdehaarbürsten haben die sich ausgetauscht und so Kram. Das war schon ekelhaft. Das ist ganz komisch. Aber gut. Steffen, was geht denn so ab in dieser neuen quick-frischen Folge, die wir mal einfach so dazwischen geschoben haben, ganz spontan? was so abgeht, soll ich die Themen schon verraten? Mach doch mal. Das überraschen mich, das habe ich überhaupt nicht gelernt im Moderationsseminar. also wir haben ein paar Themen aufgeschrieben. Ja. Ich sag mal noch gar nicht welche, weil wir vielleicht eventuell auch so die Zeit rumbringen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, wie hieß es denn? Scheiße, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Naja gut, das kennt man ja aus meinem anderen Podcast auch, aber egal. Ja, Comic Cookies übrigens zur Info, falls jemand vergessen haben sollte. Ja, das... Da kriegt das ja übrigens hin, jeden Monat eine rauszuhauen, ne? Also hier, ja. Meine Damen und Herren. Ja. Nee, schaut mal vorbei. Schönes Ding. Ja. Erstmal, es gibt einen Grund, dass man dir gratulieren kann, oder? Ja, das stimmt. Ich habe, glaube ich, wahrscheinlich jetzt, ich war noch nicht auf der Waage, aber ich habe das Gefühl, ich habe die 150-Kilo-Marke erreicht. Ich expandiere weiter ins Universum. Irgendwann kommt nur noch die Feuerwehr und bringt mich zur Arbeit. Ja. So mit Kran und so. Und wer darf das Ganze jetzt sein oder ihr eigenen? Die Feuerwehr in Troisdorf weiß ich nicht, aber ich bin neuerdings, hab ein neues Besitzverhältnis angestrebt. Ich wurde standesamtlich übereignet an meine Freundin, und das darf ich jetzt schon gar nicht mehr sagen, weil vorher gab es schon immer das Problem, dass wenn man gesagt hat, ne, also ich glaube, auf meinem anderen Kanal habe ich zwischendurch ja schon das Ding durchgekaut und hier auch oft genug, ich habe meine Freundin geheiratet, also auf Deutsch, ich wurde standesamtlich Machst du jetzt gerade einen auf Mario Barth oder was ist das? Kennst du, ich wurde verheiratet. Ich hab meine Freundin hier, kennst du, genau, und ja, ich hab geheiratet in der Zwischenzeit, das ist korrekt. Mein herzliches Beileid. Und Dankeschön. Beileidsbekundung, oh Gott, bitte immer an die entsprechenden Adressen schicken. Nein, mein herzliches Glückwunsch. Mein herzliches Glückwunsch, Schwein. An euch beide. Ich gebe es weiter an die entsprechende Dame und Direktion. Ich hoffe, dass du nachher mein ganzes Gestammel mal ein bisschen rausschneidest. Na oder klar. Oder ich lasse das Gestammel drin, mach daraus dann noch so einen geilen Beat drunter, dann gibt's so einen Stammel-Remix. So ein Dubstep-Remix. Oh Gott, ich wünsche mein herzliches Glückwunsch, ja, genau. Oh Gott, ich... Oh Gott, ich... Ein herzliches Glückwunsch, Wein, an euch beide. Ich hoffe, dass du nachher mein ganzes Gestammel mal ein bisschen rausschneidest. Oder auch nicht, ja. So ein Dubstep-Remix. Dubstep, das habe ich gesucht, genau. Super. Auf Freunde wie dich kann man sich verlassen. Ich Na weiß, gut. Du kennst mich. Genau, also, deswegen bin ich jetzt auch erst wieder zugegen. Ich habe nämlich direkt ich habe wirklich 0815 alles gemacht. Ich habe hier heiratet und dann habe ich Flitterwochen gemacht, also das ganze Honeymoon. Und jetzt bin ich erst vor kurzem wieder zurückbekommen. Und das Tolle ist, was man nach so einer Hochzeit bilanziell sagen kann, man ist ärmer als vorher. Man ist auf langfristiger Basis ärmer als vorher. Und wenn man noch so jemand wie ich ist, dann verliert man einfach noch sein Portemonnaie und ist ganz arm. Und dann sogar identitätslos. Dann freut dich schon mal auf die Scheidung, bist du noch ärmer. Naja. Das Armwürden hat jetzt einen Namen. Es nennt sich Frau. Das war sehr schön, doch, ja. Ja. Was? Also, ihr habt geheiratet, wart auf Honeymoon. Ja. Hast du schon gesagt, wo auf Honeymoon ihr wart? Zum zweiten Mal nicht mehr wieder machen, ist wie bei der deutschen Hitparade nicht mehr wieder wählen. Griechenland, meine Damen und Herren, die mit dem Müllproblem. Herzlichen Glückwunsch. Die mit dem Müllproblem, ja, echt? Ist das so schlimm da? Die hatten, also das Lustige ist, ich habe mir, glaube ich, in Griechenland auch den neuesten Spiegel gekauft und bin dann erstmal in die tolle Falle getappt, schön deutsch zu sein. Da steht ja 94 drauf auf diesem gedruckten Spiegel. Und ich natürlich direkt zu der Verkäuferin, hier, 4 Euro 90 Cent, ne? Hier, Preis, that is on the cover, you know? Und dann sie so... Ja, sorry, Sir, but it's der Auslandpreis. Und ich gucke so an den Rand und sehe so, Griechenland 6,80 Euro. Und ich so, okay, bezahle ich trotzdem. Hab mich ein bisschen dumm gefühlt und natürlich direkt so richtig deutsch geschämt. So, ja, machst du große Fresse, aber ne, da ist die Meckerei wieder, hat keinen Sinn. Und dort stand ein Artikel drin, da stand wirklich original drin, Müllmänner streiken wohl wieder und die haben auch allgemein Probleme mit dem Müll, weil es stinkt bis zum Himmel. Und ich kann sagen, ja, mit dem Müll und dem Abwasser und Co. ist nicht immer so zum Besten bestellt in Griechenland, muss man einfach mal sagen. Konntest du nachvollziehen, ja? Ich konnte es nachvollziehen. Am lustigsten war eigentlich, wenn in der Dusche auf einmal der Film Ants nachgespielt worden ist. Da haben sich allerhand Krabbeltiere dann zusammengetan, um so eine kleine Stampede durch unser Hotelzimmer zu machen. Und, aber ja, also die lustigsten Sachen bezüglich, ich bin total Insektenphobiker. Ich spinne am meisten, aber es gibt so, bis auf Fliegen kann ich fast alles überhaupt nicht vertragen. Und ich hatte 2-3 Mal im Urlaub wirklich meinen weiblichsten Schrei losgelassen, weil dann so ein Riesenvieh auf einmal mitten vor der Fresse stand und auf einmal wegflog. Es war wirklich, ich lag am Strand, ich guckte meine Frau an und dann flog sie so vor mich wirklich so, ah! Und dann andere haben wahrscheinlich gedacht, oh Gott, da ist eine Frau in Not, wo ist Super Mario? Aber es war dann doch nur der dicke weiße Leib, der vor so einem kleinen Libelle oder sowas in die Flucht geschlagen worden ist. Das Problem ist natürlich, wenn man sich so in der Etage 13 gegenüber sitzt, aber mit Binden vor Augen, sodass man sich diesmal nicht sieht, kann ich dir gar keine optischen Zwischenaktionen geben. Also du zeigst mir gerade wahrscheinlich halt die Fresse. Nee, ich zeige halt gerade mein typisches Timeout-Symbol, aber mit verbundenen Augen ist das natürlich... Ja, das stimmt. Ja. Wir haben nämlich heute ein Beleuchtungsproblem, weil wir so lange nicht mehr da waren. Haben wir kein Licht. Binden vor den Augen, wie ich schon sagte. Ja, jedenfalls so diesen alten Gottschalk-Trick hier, ne? Könnt ihr was sehen? Dreimal auf die Nase geboxt. was wollte ich denn? Achso, weiblichster Schrei. Ja. Jetzt, wer dich kennt, der muss sich fragen, was noch weiblicher an mir ist. Nein, ich meine den Schrei jetzt halt. Also. Achso, natürlich. Weil du hast ja eh schon einen sehr, naja gut, egal. Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst, an meine göttergleiche hohe Stimme. Ja. Mit der ich halt wenigstens eine Frau rumbekommen habe, aber auch nur per Gesetz. Das sehr Gesetz gut. War auf meiner Seite. Ja. Hat das Steffen, auch klar gesagt, ja. Aber ist schön, dass du direkt nach, dass du auch ein bisschen nach meinem Urlaub gefragt hast zwischendurch, weil ich habe nämlich mir eine Frage aufgeschrieben, wir uns beide vielleicht. Warst du jetzt schon mit der Hochzeit oder was? Mehr willst du gar nicht erzählen. Zur Hochzeit kann ich später noch gerne was erzählen. Wenn, okay. Wenn da noch offene Fragen sind, entweder mich oder wenn es an Dekokram betrifft, dann bitte an meine Frau weitergeben. Ne, die Hauptperson ist ja leider nicht hier, sonst hätte ich die vorgeschickt. Die hätte dann wahrscheinlich sehr viel zum Thema Mintgrün erzählen können, aber dazu vielleicht später. Oh, Mintgrün. Mintgrün und Pastellfarben. Hast du einfach sich alles gelernt habe in der Zeit. Ich bin jetzt total der, wie heißt er, Guido Maria Kretschmer. Ja. Und ich habe mir nämlich überlegt. Du hattest eine Frage. Wir haben ja schon beide öfters mal über unsere Urlaubstrips gesprochen. Ich will auch gar nicht ins Detail gehen mit meinem Urlaubstrip, sondern ich habe einfach nur eine Frage. Was nimmst du mit in den Urlaub? Und das meine ich in Bezug auf Medienkonsum. Das würde mich echt mal interessieren. Soll ich von mir anfangen oder hast du da direkt eine Antwort parat? Nee, fang du mal an. Genau, ich will nur kurz ausführen, was ich damit meine. Bei mir ist es so, mittlerweile ist es wahrscheinlich auch dem Alter und auch dieser Neuzeit geschadet, dass ich mich nicht mehr gut konzentrieren kann. Aber ich lese, Urlaub ist so der einzige Zeitpunkt im Jahr, wo ich sehr viel lese. Also wirklich so Bücher, nicht mit vielen Bildern, sondern wirklich ganz viele Buchstaben aneinandergereiht. Also zum Beispiel das Grundschullesebuch der 4. Klasse habe ich mir ein. ich habe. Ja, immerhin, ich bin das bei der ersten. Ach, ist das schön, wenn man Binden vor den Augen hat. Da kann man auch einfach nackt mitlachen und keiner sieht, wie der Speck wippt. Ich hatte. Oder andere, naja. Oder andere Speckteile. Und habe mich einfach gefragt, was liest du so? Also, meinen letzten Urlaub, den ich hatte, oder nur ganz kurz, habe ich es geschafft von Stephen King, und damit beantworte ich schon eine meiner wichtigsten Fragen, was ich so in die Richtung lese, habe ich den Anschlag durchgelesen, den ich, glaube ich, auch hier im Podcast schon mal vorgestellt habe. Aber ich habe, glaube ich, dich nie gefragt, liest du viel im Urlaub oder was machst du? Also ich lese ja prinzipiell auch im Urlaub nur Comics. Also ich lese halt tatsächlich nur Comics. Das ist halt na gut. Also was jetzt Buchmaterial angeht, natürlich lese ich auch Informationen auf Webseiten und so weiter und so fort und Nachrichten und sowas. Aber so was an Buchmaterial mitgeht in den Urlaub, das sind dann halt Comics. Und da kommt es immer ganz drauf an. Was ist es für ein Urlaub? Ist es ein Urlaub, bei dem man viel unterwegs ist? Dann nehme ich eher leichte Kost mit, die ich mal so zwischendurch lese. Sehr gerne ist irgendeine Art von Disney-Comic dabei. Sehr gerne ist irgendwas dabei, was so Richtung Superhelden geht dann. Oder irgendwas, was auch sehr humorvoll ist. Also Chew ist bei mir eine ganz beliebte Urlaubslektüre. Nochmal, was? Der Comic. Chu, der Comic Chu. Chu, achso. Sagt dir das was? Ja, das sagt man sogar. Das habe ich die erste Ausgabe von gelesen. Sehr genau, schön. Das ist auch so das passende Format eigentlich, um es mit in den Urlaub zu nehmen. Also das ist so ein kleines Hardcover-Format. Von daher optimal. Wenn ich aber weiß, das wird eher ein Erholungsurlaub, wo man dann eher sich entspannt oder sich mal irgendwo an den Strand packt oder an den Pool oder sonst wo, dann nehme ich dann auch schon mal ein bisschen schwerere Kost mit oder ein bisschen was länger dauert. Ja. Was heißt schwerere Kost im Comic-Bereich? Also ich weiß, wir sind jetzt hier Etage 13, eigentlich machen wir nichts mit Comics, aber das ist eine spezifische Medienfrage, die mich echt interessiert. Na, das sind dann so Sachen, wo man sich dann doch mal drauf konzentrieren muss. Da gab es zum Beispiel die, was ich aber noch nicht gelesen habe, zum Beispiel, was ich mir aber für so einen Fall mal aufhebe, ist die Geschichte, ja, sag schnell, aus dem vom Ersten Weltkrieg da, die... dem Tadi, von Tadi? Nee. Okay. Ah, Mann, ich und die Titel. Okay, dann bin ich raus, sorry. Lass es. Also es ist eine Umsetzung von einem Bühnenstück. Ich komme gerade echt nicht auf den Titel, verdammte Axt. Hat es was mit dem Ersten Weltkrieg zu tun? Ja, es ist der Auslöser vom Ersten Weltkrieg quasi. Ach, der Prager Fenstersturz, aber gut, okay, das ist wahrscheinlich. Nee, das ist, die letzten Tage der Menschheit, jetzt. Ah, okay, ja, das sagt mir sogar was, ja. Aber ist das von Albert Camus? Was? Ist das ein Roman von Albert Camus, den man einfach in Comicform umgesetzt hat? Ich habe keine Ahnung, sorry. Nee, ich weiß nicht, von wem der, ich weiß jetzt gerade nicht, von wem der Roman ist, aber der war es, glaube ich, nicht. Jedenfalls hat man es Comicform jetzt umgesetzt, oder vor einigen Jahren schon. Ja. Und, das ist halt was, da muss man sich drauf konzentrieren. Okay. Ja, und das liest man dann am besten im Urlaub. Okay, ich habe gerade gesehen, die letzten Tage der Menschheit ist von Karl Kraus. Nur mal so, genau. Das bringt uns zwar richtig. Nichts, aber... Pff, richtig, richtig. Ja. Cool. Ja, wir also das finde ich echt interessant. Wir haben ja auch einen bildenden Hintergrund, ne? Wir müssen dann schon das aufklären. Natürlich, natürlich. Ich nehme ja immer Faust mit, also zwei Stück in den Urlaub, falls ich mich verteidigen muss. Nein. Super. Also das habe ich, wie gesagt, aber... Das wäre dann so was Klassisches, was ich mitnehme, wenn man sich ein bisschen ausruhen kann und man ein bisschen konzentrieren kann. Mhm. Ich hätte es gerne jetzt so, dass du vielleicht von mir, du einfach mal sagen könntest, welcher Mensch wäre ich, weil ich bin derjenige, es ist auch eine Marotte von mir, die ich auch im Alltag habe. Wir haben ja eine Badewanne hier zu Hause und ich gehe gerne baden und bleibe da sehr lange drin, weil ich dann auch sehr viel lese, Comics, / Bücher und habe dann meistens so 10 Kilo, also da sind aber 5 Kilo Bücher mit dabei, die ich natürlich alle gar nicht lesen kann, aber... Falls mich die Lust überkommt und dann endet es doch wiederum, dass ich mit dem Handy Hearthstone spiele. Meistens ist es das und ich höre eine Folge 3 Fragezeichen im Bad. Also ich bin voll im Medienkonsum, ich kann mich total entspannen in der Badewanne, kann von allem abschalten. Aber ich würde mal gerne von dir wissen, was für ein Mensch bin ich eigentlich, wenn ich folgende Bücher mit in den Urlaub nehme. Ich dachte immer, welche ich dieses Mal mit in den Urlaub genommen habe, weil ich habe kein großes mitgenommen, sondern ich habe mehrere mitgenommen. Und zwar gehört dazu... Einmal habe ich glaube, davon habe ich zwischendurch schon erzählt, dass ich eine große Faszination für Pen and Paper entwickelt habe, zu dem ich später auch gerne nochmal erzählen kann. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das in einer der Folgen mal getan habe, weil ich habe mittlerweile Pen and Paper mit Leuten gespielt. Und zwar ein Grundregelwerk, das ist so ein riesen dicker Schinken, der ist so ungefähr, also er ist wirklich DIN A4 groß, aber das sind dann auch wirklich, warte mal, lass mich lesen, 239 Seiten in Hardcover, edler Aufbereitung mit drin. Es nennt sich Grundregelwerk und heißt Space 1889 und gibt das Setting für ein Steampunk-Universum wieder. Dann hatte ich mit dabei, dazu muss ich sagen, das habe ich dazu benutzt, um wirklich an Geschichten zu arbeiten, weil ich gerne Pen and Paper ohne selber aufmachen will, aber das ist ein anderes Thema. Dann hatte ich dabei ein Buch, das sich nennt Total berechenbar, wenn Algorithmen für uns entscheiden, von Christoph Drösser. Da wird referiert über, wie von Algorithmen... Christoph Drösser? Ja. Aha, okay. Der ist, glaube ich, in der Zeit oder sowas irgendwie. Ja, genau, Kolumnist. Der macht Oh, genau. Kennst du? Ja. Okay. Ja, kenn ich. Oh, okay. Und das Buch fand ich sehr, sehr gut zum Thema Algorithmen, wie zum Beispiel Netflix rausfindet, was wir so gerne gucken und was nicht. Dann habe ich ein Buch, was jetzt gerade... Ah, es liegt hier vorne. Das ist mir jetzt schon fast ein bisschen peinlich, aber das würde ich lieber abarbeiten. Dann habe ich mir ein Buch geholt, das heißt Selbsthypnose, entdecke deine Möglichkeiten. Das lege ich mal schnell weg. Und dann habe ich noch von Rüdiger Waas, einfach Hawking, geniale Gedanken, schwerelos verständlich, Stephen Hawking in kurzen Sätzen zusammengebracht und den Roman Stephen King, Todesmarsch. Davon gelesen habe ich das Stephen King Buch und zwei weitere und konnte mich sehr gut unterhalten. Was für ein Mensch bin ich eigentlich, dass ich so viele verschiedene Bücher habe? Jetzt sag es mir, Horoskop, Tante Steffen, wer bin ich? Okay, Moment, ich überlege kurz, schau ins Innere und denke, du bist Pennywise. Irgendwas mit Pennywise kommt da gerade bei mir. Eieiei. Auje, Pennywise, Hilfe. Pennywise. Da muss ich ja echt dazugehen. Kommt ja demnächst wieder ins Kino, ne? Ja, ich weiß, habe ich gehört. Und ich muss dazu sagen, das ist eines der wenigen Bücher, Filme, die ich von Stephen King noch nie gesehen habe. Ist doch richtig, dass der Pennywise... Oder was heißt wieder ins Kino? Erstmals ins Kino, glaube ich, ne? Weil der alte Film war ja ein Fernseh-Zweiteiler, meine ich. Ach so, ich war noch nie im Kino. Okay. Ja. Oder weiß ich gar nicht, ob sie den dann irgendwann nochmal im Kino gezeigt haben, aber... Hast du den gesehen? Ich habe den das erste Mal dieses Jahr gesehen, ja. Also, und ist der gut gealtert? Ist der noch gruselig, oder? Nee, der ist nicht gruselig. Also, der ist, du lachst drüber. Also, wenn du den heute das erste Mal siehst, dann macht dir das keine Angst. Aber ich denke mal, die Atmosphäre haben sie jetzt dann im neuen Teil, im Remake praktisch um einiges besser rübergebracht, dass man sich da eventuell auch mal gruselt oder so. Also, weil Freddy Krüger finde ich immer noch gruselig heutzutage. Also für naja, weil du das auch früher gesehen hast wahrscheinlich. Also das ist mit solchen Sachen immer so. Wenn man die früher gesehen hat, haben die eine ganz andere Atmosphäre auf einen, als wenn man die jetzt das erste Mal sieht. Also wenn ich heutzutage E.T. das erste Mal sehen würde, würde ich auch denken, aber da ich den damals als Kind gesehen habe, ist der bis heute mein absoluter Lieblingsfilm oder einer der absoluten Lieblingsfilme. Ja. Also ich hatte damals den ersten gruseligen Film, den ich für mich gruselig empfand, war Terminator 1, glaube ich sogar. Den habe ich sehr, sehr früh gesehen als Kind und vor dem hatte ich wirklich Angst. Ich glaube, es war 1 oder 2, weil den habe ich viel zu früh geguckt. Also das weiß ich auch, weil der hat mich Arnold Schwarzenegger und ich glaube, oder es war glaube ich sogar 2, der Polizist, der sich verflüssigt, hat mich doch ewig lang verfolgt. Also wirklich. Und oder Ghostbusters mit Vigor aus dem Bild, Igor oder Vigor. Furchtbar. Ja, furchtbar. Ja. Weißt du, welche Szene da am allerschlimmsten war? Der am schlimmsten war für mich neben Vigor natürlich die Szene der Schleim in der Badewanne und die Frau, die in der Badewanne ist. Ich dachte jetzt Gummibärchen hier. Also Peter McNichol, weißt du, der hat ja auch mitgespielt. Der war doch der Handlanger vom Vigor, ne? Okay. Oder? Das weiß ich nicht mehr. Aber den Schleim in der Badewanne fand ich fürchterlich. Schleim, also da konnte ich auch längere Zeit nicht mehr baden gehen. Mal. So schlimm war das. Das war aber Ghostbusters 2, ne? Ja, Ghostbusters 2, ja. Genau, ich bin also ein Pennywise und dann kann ich dir direkt nochmal kurz was zu Stephen King direkt sagen, das Buch, was ich gelesen habe, ist eigentlich vom Titel her nicht von Stephen King, aber man hat es ja schon ewig rausgefunden, es gab ja mal ein Synonym für Stephen King, nämlich Richard Bachman. Ja. Als Stephen King nämlich was berühmter geworden ist, hat er sich einem Schriftsteller-Pseudonym zugelegt, das hieß Richard Bachman. Und mit dem hat er im Endeffekt versucht, einfach Sachen zu schreiben, die er als Stephen King vielleicht nicht schreiben kann. Und das Geile ist, seitdem man das rausgefunden hat, werden die Bücher immer nur tituliert mit Stephen King, steht wieder richtig fett oben drüber und dann ganz klein drunter, schreibt als Richard Bachman. Und dann der Titel Todesmarsch. Also ich meine, Stephen King ist ja so eine Cash-Cow, sagen wir BWLer. Der verkauft sich ja wie geschnitten Literatur. Und da ist ja so, dass Bücher ja mittlerweile nur aus dem Namen oben drüber stehen. Im Endeffekt könnt ihr über jeden Scheiß schreiben. Es steht einfach dick und fett Stephen King drüber. Hier in dem Fall ist es so, es ist ein ganz gutes Buch, weil es ist, ich gucke mal gerade eben, ich mache ja wie immer so zwischendurch auch dann, um ein bisschen vorbereitet zu sein, wegen des Wikipedia auf. Das ist 1979 erschienen und nimmt im Endeffekt das vorweg, was wir vor ein paar Jahren angefangen hatten mit Tribute von Panem, nämlich dieses typische Was machen? Viele Jugendliche sind zusammen und müssen irgendeine Art Hindernisparcours schrägstrich irgendwie sich überwinden. Das ist das, was hier in diesem Ding vorkommt. Todesmarsch heißt das ganze Ding. Und Todesmarsch handelt davon, dass sich 100 Jugendliche, ich glaube ab dem Alter von 16, aufmachen, einen Todesmarsch zu gehen. Das heißt, die gehen durch die USA und die gehen so lange, bis nur noch einer übrig bleibt. Das heißt, die sterben durch Gehen. Die machen einen Todesmarathon. Und angeführt wird das Ganze, das wird bestimmt durch das Militär. Und der Staatschef in dem Fall ist der sogenannte Major oder Major. Ich habe ihn Major immer gelesen. Das wird im Fernsehen übertragen und zeigt diesen Marathonmarsch. Und ich denke, das ist immer im Alter von 17. Die werden von Soldaten begleitet. Und es funktioniert folgendermaßen. Wenn diese Jugendlichen eine gewisse Mindestgeschwindigkeit unterbieten, sie müssen nämlich 4 Meilen pro Stunde laufen, dann werden die einmal verwarnt, wenn die dann weiterhin unter der Geschwindigkeit bleiben, ein zweites Mal. Und beim dritten Mal kriegen sie rote Karte, auf Deutsch, sie werden erschossen. Okay. Und man folgt in diesem Roman einen gewissen Ray Garrity, der sich immer wieder mit Leuten anfreundet und so weiter und so fort. Und ja. Und dann geht's natürlich bis zum Schluss und es fragt sich, wer wird überleben? Wird dieser Ray überleben? Wer ist der Gewinner? Was passiert mit einem auf diesem Marathon? Ist ein sehr, sehr schönes Buch. Hat auch nicht, glaube ich, so viele Seiten. Ich glaube, 300 Stück oder sowas. Und hatte ich sehr schnell durchgelesen. Das Ende ist, ich spoiler hier gar nichts, ist so, ja, okay. Es ist halt, wenn man Richard Bachmann bekannt ist, der ja viel düsterer schreiben kann als Stephen King. Weil Stephen King doch gerne mal, wenn er selber schreibt, auch sehr viel mehr in manchen Stellen fröhlicher schreibt, was jetzt ein bisschen komisch klingt bei Stephen King. Es ist ein sehr schönes Richard Bachmann Buch, kann ich nur empfehlen, wer Stephen King mag, sollte auch das lesen. Fand ich sehr schön. Ist auch wie immer eine schöne Urlaubslektüre. Das dazu. Ja. Sehr gut. Ja. So meine Empfehlung raushauen, ne? So schnell Themen abgehandelt hier. Das ist ja unfassbar. Mensch, Mensch, Mensch. Der Steffen drückt auf die Tube, du. Ja, ich? Moment. Ja, da fehlt mir jetzt gerade die Überleitung. Man muss ja nicht immer überleiten, man kann ja auch einfach mal sich überlegen, gibt es denn vielleicht auch einen Film in letzter Zeit, über den wir vielleicht in der letzten Folge nicht gesprochen haben, lieber Steffen, über den du vielleicht sprechen willst? Ja, letzte Zeit ist natürlich relativ, wenn man es auch auf ein halbes Jahr unterbricht, dann kommt das hin. Sag nicht wie lange, sag nie wie lange. Es war im Dezember des letzten Jahres. Wir machen einfach ein großes Piep, wo du gesagt hast, wie lange wir Pause gehabt haben. Da gab es den neuesten Star Wars-Film, der dieses Mal ausgeklammert war von der restlichen Star Wars-Saga, mehr oder weniger. Ja. Und zwar ist es Star Wars Rogue One gewesen. Der im Moment auch bei Prime, glaube ich, zu kaufen ist. Deswegen ist er mir in letzter Zeit aufgefallen. Ja. Hast du den Film gesehen? Nein, immer noch nicht. Immer noch nicht. Nee, kann ich ja gar nicht mit dir drüber reden. Das ist ja, du konntest jetzt bei Stephen King, konntest du jetzt auch nichts dazu sagen, deswegen, aber ich bin gespannt zu hören, ob ich ihn mir noch antun soll, weil ich bin, wenn er jetzt nicht zum Hauptkanon, wir beide haben ja schon beide drüber gesprochen, dass wir ja ein beliebtes Hater-Opfer sind, weil wir sind ja gar nicht so die großen Star-Wars-Verfechter, wie man eigentlich sein muss, wenn man Star Wars guckt, da muss man ja sofort sowas sagen, wenn dir nur einmal was endet an der Star Wars, da hau ich dir nur George Lucas kaputt oder wer das gerade macht, ist mir scheißegal, wie es ist. Nee, also, ich mag die Filme und ich freue mich jedes Mal drauf und ich kriege auch mittlerweile Gänsehaut, wenn ich einen neuen Trailer sehe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, die alten sind unantastbar, die müssen so bleiben, wie sie sind. Wenn das ein bisschen zeitgemäßer gemacht wird, von mir aus gerne. Ich hätte auch gerne Jar Jar Binks. Jar Jar Binks for life. Ja, Jar Jar Binks bin ich ja sowieso ein Riesenfan von. Also von daher... Ja. Hat er das wirklich gesagt? Hat er das wirklich gesagt? Say what? Jetzt, du nicht auch noch. Ach du, mir ist es egal. Jetzt mach mir hier keinen auf Kristall oder so. Darf er das? Darf er das? Darf er das wirklich? Darf er das? Scheuer, darf der Steffen das? So was Dummes. Ja, egal. Wo war ich jetzt? Sorry, da hole ich meinen Fidget Spinner raus und muss mich beruhigen. Ja, Star Wars Rogue One, genau. Rogue One, sage ich das eigentlich richtig, Herr Englischlehrer? Das fragst du mich, der in diesem Griechenland-Urlaub wieder Sachen gesprochen hat. Weißt du, was eigentlich passiert im Ausland? Keine Sorge, keine lange Story. Wenn man anfängt, irgendwann längere Zeit im Ausland zu bleiben, dann verfängt man... Jetzt passt die wieder dran. Eieiei. Dann fängt man irgendwie so an, wieder in so einen Dialekt umzuschwenken. Und vor allem haben wir, wenn ich und meine Frau uns aufgeregt haben, haben wir dauernd saarländisch gesprochen, gebabbelt. Also versucht, saarländisch zu. Immer so, das ist ja, also das ist ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen, was da passiert ist mit der Grieche. Ha? Weil, sag mal, hast du jetzt auch diese blöde Tzatziki bestellt oder was? Und dann denke ich mir immer so, warum macht man denn sowas? Warum wird man so provinziell, wenn man im Ausland ist? Ja. Wenn man kosmopolitisch sein kann? Entschuldigung, du darfst weitermachen. Ich bin raus. Ich kann mit dem ganzen Scheiß nichts anfangen, Steffen. Ich kann, wo ist mit der Christbaumspitz, weißt du? So viel zu Star Wars Rogue One. Kommen wir doch zum nächsten Thema. Nein, Quatsch. Wer drückt hier auf die Tube? Entschuldigung. Hast du mitbekommen, wann der Film spielt? Zwischen Episode 4 und 5, irgendwie sowas? Nee. Zwischen Episode 1 und 9. 7. Genau. Richtig, auf den Punkt. Danke! Um es etwas genauer zu machen, zwischen Episode 3 und 4. Moment. Ah, war ja fast richtig, ne? Fast. Ja. Mhm. Naja, zwischen den beiden Trilogien im Grunde. Also ist das der Han Solo? Ist das der Han Solo-Film oder was? Das ist nicht der Han Solo-Film, nein. Ah. Das hat, also da kommen von den bekannten Charakteren kommen da ein paar vor, so als Gastauftritte. Der Chewbacca? Chewbacca nicht, aber Darth Vader. Oh. Um jetzt mal den prominentesten zu nennen zum Beispiel, oder Prinzessin Leia. Und da hat sie noch gelebt, ne, für den Film. Und das war der letzte Film, ne? Say what? Weiß ich nicht, die ist doch tot. Ja, das ist jetzt dann für Episode 8. Ja, achso, sie ist da in Episode 8, ist sie noch da. Also ich rede von der realen Person. Ist Carrie Dings, Fischer ist ja gestorben. Gestorben, ja. Darf ich ja davon sprechen, dass ich habe gedacht, das wäre ihre letzte Rolle gewesen. Ja, das war die in Episode 8 dann, genau. Weil Rogue One, wie gesagt, spielt zwischen 3 und 4, also in der Vergangenheit. Ach ja, Vor der ersten Trilogie. Also ist Prinzessin Leia da noch jung. Genau. Ah, ja, das und muss ja einem auch gesagt werden. Ja, das sage ich doch die ganze Zeit. Ja, das sagst du, ist doch richtig. Was regen wir uns jetzt so auf? So, und es geht praktisch um ein Team, was sich so mehr oder weniger zufällig zusammenwürfelt. Ein bisschen auch, kann man das vergleichen mit den Guardians, die sich ja auch mehr oder weniger zusammengewürfelt haben, Guardians of the Galaxy, so ein bisschen. Es geht darum, dass dieser Trupp so ein bisschen für die oder später dann für die Rebellen Allianz zusammenarbeitet und im Grunde den Auftrag bekommt oder sich zum Ziel macht, die Pläne des Todessterns zu klauen. Das ist also im Endeffekt, lernen wir, wie es dazu gekommen ist, dass R2-D2 die Pläne vom Todesstern, nee, der andere Droid das irgendwie hat, ich krieg das nicht mehr ganz zusammen, aber irgendjemand hat ja irgendwann die Prinzessin Leia hat es dann in ihrem Sitz quasi. Genau, und das ist dazu die Vorgeschichte und das sind alles Charaktere, die man vorher nicht kannte, also ich kannte sie nicht. Kann gut sein, dass die in einer von den Comic-Geschichten, die es damals ja gab, auch schon mal aufgetaucht sind, aber die sind ja sowieso irgendwie nicht mehr im Kanon, genau. Und insofern hat man das jetzt so gelöst, dass man das als extra Film anbietet, das Ganze. Ja. Und ähnliches Prinzip hat man ja mit Han Solo vor, also es wird ja den Han Solo Solo-Film geben, der dann praktisch auch den jungen Han Solo etwas näher beleuchtet, der dann aber tatsächlich von einem anderen Schauspieler gespielt wird. Ne? Okay. Wäre auch blöd von Harrison Ford. Ja. Genau, und das ist jetzt halt das, was da. Oh, was macht es denn? Dann bitte raus. Ich bin gerade ein bisschen am galoppieren. Gut. Was macht denn den Reiz aus, diesen Film nochmal zu gucken? Also man weiß ja, wie es endet, man weiß ja, was vorher passiert. Was lässt das Fanherz und was lässt den normalen Menschen so höher schlagen, das Herzchen? Naja, so ein bisschen die Charakterentwicklung will ich jetzt nicht sagen, sondern die Tatsache, dass man sich mit den Charakteren ziemlich schnell anfreundet. Also zumindest war das so mein Verständnis. Mhm. Man kriegt schnell ein Gespür dafür, warum die so agieren, wie sie agieren und was die Motivation dahinter ist. Ja. Ja. Und ja, und dass es dann am Ende ein doch recht eingeschworenes Team gibt, das sich aus wirklichen Leuten zusammengefunden hat, die sich vorher überhaupt noch nicht gekannt haben. Okay. Ja. Ist das vom Stil her so wie die, an welche, richtet sich das an einen bestimmten Stil? Ist das so wie bei der Episode 7, die wir hatten, wo alle gesagt haben, das ist mehr vom selben? Ja, gar nicht? Nee, gar nicht? Überhaupt nicht. Das hat überhaupt nichts von diesem von diesem Saga-Charakter, den die große Hauptreihe hat, ja. Sondern es hat auch nichts von diesem Mythos eigentlich, diesem Jedi-Mythos und so weiter und so fort. Da ist nur ganz wenig drin und das ist aber auch so gewollt. Also das ist ein Kriegsfilm und das soll man merken. Also man soll auch endlich mal merken, dass es sich bei Star Wars, wie der Name schon sagt, auch um einen Krieg handelt. Und das merkst du in dem Film. Ah, okay, nicht immer um das Märchen, was man immer denkt, Star Wars, das Märchen und so weiter und so fort. Also das ist definitiv ein Kriegsfilm, ja. Krass. Also Kriegsfilm heißt das für mich, es wird auch sehr viele Weltraumschlachten geben oder sehr viele Bodenschlachten. Was ist, überwiegt denn da? Das ist eine gute Mischung aus beiden. Also man kennt natürlich die Kampfjets von der Rebellenallianz, die man ja schon aus der alten Trilogie kennt. Ne? Aber auch jetzt aus Teil 7 war der erste, genau, von der neuen Trilogie. Auch da gab es die ja schon und so weiter und so fort. Oder auch in den Prequel-Teilen waren die noch gut vertreten. Und die kennt man ja schon, diese Fliegerflotten und Staffeln, und die tauchen auch da auf. Aber es hat auch viel so am Boden, was da stattfindet. Okay. Teil. Das klingt doch, das klingt doch sehr interessant. Vor allem klingt es so anders. Das klingt so nicht nach dieser märchenhaften Star Wars-Erzählung. Vielleicht ist das auch was für Leute. Ist es was für Leute, die gar keine Ahnung von Star Wars haben, das erste Mal sich so einen Film von Star Wars reinschauen? Ist das was? Oder ist es eher nicht so? Ja, doch, den kannst du ja, wie gesagt, dadurch, dass man den auch losgelöst gucken kann, ohne dass man jetzt das davor kennt oder das danach, man wird dann höchstens angefixt für das, was danach kommt. Also weil du dann, also so eine kleine Brücke wird dann doch geschlagen, und das heißt, wenn du dann wissen willst, wie es weitergeht, guckst du dir dann halt Episode 4 an. Okay, also es klingt für mich so, als müsste ich ihn auf jeden Fall noch, also ich muss ihn nicht anschauen, aber es klingt für mich so, als könnte man sich gut anschauen. Das kannst du dir auf jeden Fall mal angucken, zumal das auch so ein bisschen rüberkommt, also es ist wieder auf dem Planeten, man mag mich jetzt schlagen, ich weiß den Namen nicht, wo das Ganze stattfindet, und das ist dann, hat dann halt so ein bisschen das Feeling von so einem tropischen Strand, wo dann so Kriegsschlachten stattfinden. Also so ein bisschen so hat mich das so an Filme erinnert, weil wir kennen es ja nur von Filmen, die in Vietnam zum Beispiel damals gespielt haben oder sowas. Ja, Rambo. Ja, zum Beispiel. Hey, das war gut. Er hat wirklich in Vietnam gespielt. Mann, endlich wusste ich mal was. Dann ist es auf jeden Fall nicht Weiß Tatooine. Ich glaube, Tatooine war doch der Wüstenplanet. Das ist das, was man behalten konnte. Ja. Ha, siehste, voll. Weiß nicht, wo Rambo gespielt hat. Keine Ahnung. Auf Tatooine. Auf Tatooine, genau. Entschuldigung. Ja, sehr gut. Ja, okay. Das, weißt du was, Steffen? Ich glaube, wenn, du hast ja gesagt, das wäre so eine Gemeinschaft von Leuten gewesen, ne? Wenn einer in dieser Gemeinschaft ein Glatzkopf gewesen wäre und einer ziemlich krasse Krallen gehabt hätte, dann hätten wir eine ganz andere Konstellation gehabt, dann hätten wir nämlich Mutanten gehabt und dann hätten wir nämlich die X-Men. Und da kommen wir nämlich jetzt zu einem von meinen Filmen, den ich gerne vorstellen würde. Sorry, ich muss das jetzt direkt mal so nehmen, weil das war so gut vorgelegt, weil ich bin begeistert. Ich will direkt von Anfang an sagen, ich bin begeistert. Hast du den Film, den ich jetzt vorstellen werde, Logan the Wolverine, gesehen? Mann, Steffen, was sagst du dazu? Bitte lass mich glauben, dass du ihn auch magst. Ich bin begeistert. Sehr gut, Steffen. Das klingt nicht wie abgelesen. Das klingt wie, du hast den Enthusiasmus gepackt. Nein. Es hat auf jeden Fall hat der Film Spaß gemacht. Der hat so dieses Raue und doch dieses teilweise sehr brutale, was da drin ist, wo du denkst, huch. Also, ich glaube, der war ab 18, oder? Entschuldige mal, also das war das Erste, was mir sofort aufgefallen ist. In den ersten Minuten passieren solche krassen Sachen, ja, dass ich gedacht habe, so, okay, der wird hier nicht in einer normalen Altersfreigabe rausgegeben. Ja. Also vor allem war in den USA, es geht ja um PG-13, ne, das Typische, wo man immer sagt, so, die Superheldenfilme, Hauptsache es darf kein Blut spritzen. Ja, aber holla, die Wallfährt hat Blut gespritzt. Da war das Deutsche Rote Kreuz gar nichts dagegen, wenn die mal einen Tag haben, wo die Blut spenden lassen sollen. Du weißt du was, da. Nee, also ich war insofern ein bisschen zwiegespalten, weil ich so das Gefühl hatte, Hugh Jackman selbst, naja, ich glaube, der hat die Rolle ein bisschen satt. Also der hatte da so das was er auch in der Rolle aber rüberbringen wollte tatsächlich. Richtig, das fand ich gut. Hat er rübergebracht, also so dieses Abgelebte und dieses, ich habe keinen Bock mehr und lasst mich in Ruhe mit dem Scheiß, gebt jemandem anderen die Rolle. Das war halt, das hast du ihm angemerkt. Ja, vor allem, man muss sich ja vorstellen, wie viele Filme es ja schon vorher gab. Dann gab es ja auch noch eine Filmvariation. Und der Wolverine, also Logan, ist ja immer der Einzige gewesen, der auch wirklich immer von Hugh Jackman dargestellt worden ist, weil er halt auch nicht großartig altern kann. Das heißt, der hat jeden Franchise-Scheiß hat er mitgemacht. Er hat die Anfänge mitgemacht, wo es noch so glitzernd war mit X-Men, wo sie alle noch in ihren Latex-Anzügen rumgelaufen sind, was natürlich auch in dem Film nachher nochmal schön nett mit erwähnt worden ist, wo es alles noch so poppy war. X-Men, der letzte Widerstand oder die zwei Teile davor, alle mit den coolen Outfits, Halle Berry mit ihren weißen Augen als Storm oder der Phönix oder sowas. Meine Fresse, das war ja eine reine Bondage-Orgie. Die haben ja mehr BDSM-Outfits gehabt, als was weiß ich, in welchem Sexroom da, in diesem Darkroom. Und das Geile ist, dieser Film macht genau das Gegenteil und ich finde es gut, weil das ist, was viele ja zum Beispiel, wo sie sagen, sie haben satt, wie bei den Marvel-Avengers-Filmen oder Guardians of the Galaxy, dass sie sagen, nee, das ist mir jetzt zu viel. Das ist mir jetzt echt zu viel. Gib mir doch mal wieder eine harte Variante. Gib mir sowas Hartes wie, also vielleicht nicht wie, aber gib mir doch mal wieder was Ernsteres wie Batman's The Dark Knight, was ja DC immer wieder versucht, in ihren Filmen durchzuziehen, wie bei Batman vs. Superman. Aber das Thema machen wir jetzt nicht nochmal auf. Und das haben sie jetzt hier bei Logan the Wolverine, finde ich, sehr gut geschafft. Und bevor wir jetzt weiter lobpreisen, ich gebe ganz kurz die Handlung mal wieder, weil Steffen hat es eigentlich schon ein bisschen angeführt. Die Hauptsache des Films ist eigentlich, dass wir hier einen Logan im Jahre 2029 haben, der wirklich total abgefuckt ist. Ich glaube sogar, es wurde ihm irgendwie sieht das so aus, als wäre er Junkie oder sowas. Keine Ahnung, habe ich nicht ganz richtig so mitbekommen. Und das Ding ist, er beschützt sozusagen Professor X, den guten Charles Xavier, hier auch wieder unser geliebter Patrick Stewart. Unser Star Trek Commander ist auch wieder dabei. Ich liebe ihn ja total, den Glatzkopf. Und, ja, und dem mal ganz kurzer Einwurf, dem habe ich das zum Beispiel überhaupt nicht angemerkt. Also der schien immer noch Spaß an der Rolle zu haben. Ja, wobei ja auch bei Logan es ja wirklich auch passte, dass er keinen Bock mehr auf die Rolle hat. Ja. Vielleicht machen wir später im späteren Verlauf hier noch einen kleinen Spoiler-Part, wobei es eigentlich gar nicht so viel zu spoilern gibt, weil es ist ja auch, wenn man es weiß, der letzte Film, in dem Hugh Jackman wahrscheinlich Wolverine darstellen wird. Und das Ding ist, irgendwann im Laufe des Films trifft sozusagen Logan auf ein kleines Mädchen, das zu ihm kommt und es stellt sich nach einer gewissen Zeit heraus, dass auch dieses Mädchen ein gewisses Geheimnis um sich birgt, weswegen manche Leute an das Mädchen rankommen wollen und so ergibt sich so ein kleiner Roadtrip, der mich so ein bisschen an die Trailer von Mad Max erinnert, weil ich habe Mad Max auch den neuen nicht gesehen, aber es war mal wieder richtig handfeste Action und nicht dieses Strahlen rausschieß, wenn Cyclops hier aufgetaucht wäre. Also der Typ in den X-Men-Filmen, der immer diese Energiestrahlen aus seinen Augen rauszieht, hätte ich gesagt, völlig unpassend. Aber es wird auf diesen ganzen Schnickschnack verzichtet. Das Einzige, was an Superkräften so ein bisschen dargestellt wird, ist im späteren Verlauf ein paar kleinere Sachen. Aber meistens ist es so, dass entweder Professor Charles Xaviers Gedankenkraft völlig amok läuft, was sehr schön dargestellt wird, wo die ganze Erde sozusagen vibriert irgendwie und alles stillsteht und keiner sich bewegen kann, bis auf die Mutanten so ein bisschen selber. Oder aber natürlich Wolverine, der immer noch seine Krallen hat, aber er sieht aber auch einfach aus wie ein alter Haufen Scheiße. Und das haben sie richtig gut rübergebracht. Er ist auch nämlich noch alt und er heilt noch nicht mal mehr richtig. Und das sind so die Probleme, die in dem Film hier so ein bisschen dargestellt werden. Und ich finde, von meiner Seite aus haben sie es Zeug, weil ich habe den Film auch erst heute gesehen, deswegen bin ich auch noch so euphorisiert. Ich fand ihn sehr, sehr gut. Wirklich. Ja, das Adamantium vergiftet ihm so ein bisschen aus innen heraus und das ist genau. So, dass das ist so das, was er ein bisschen versucht zu verhindern und so weiter und so fort. Ja. Genau. Ja, der Comic, der dem Ganzen vorliegt, als Vorlage dient, ist ja auch Old Man Logan. Ne? Genau, auch gelesen, sehr gutes Ding. Und natürlich gibt es da ein paar Sachen drin, die man jetzt so nicht in den Film reinpacken konnte, weil er zieht da zum Beispiel mit einem schwer gealterten Hawkeye durch die Gegend. Das geht natürlich nicht, weil die Rechtevergabe einfach ganz anders ist. Hawkeye ist bei Marvel und damit bei Disney und tritt bei den Avengers auf, ja, wogegen Wolverine und die kompletten X-Men und Deadpool alle bei Fox sind, meine ich, ja, ne? Ja, ja, genau. Und das ging also nicht. Da konnte man jetzt keinen der übrigen Marvel-Helden, die in dieser Comic-Vorlage einfach eine große Rolle gespielt haben, mit auftreten lassen, was ich ein bisschen schade finde an der einen oder anderen Stelle. Hätte bestimmt den einen oder anderen Cameo-Auftritt, ja, hätte dem Ganzen noch ein bisschen, hätte das Ganze noch ein bisschen aufgelockert vielleicht, aber hätte das dann zur Schwermütigkeit des Films gepasst? Wahrscheinlich eher nicht. Und von daher, ja, bin ich ganz bei dir. Denn auch die Comicvorlage war ja so gemacht, dass da sehr wenig Wert auf Spandex und Kostüme gelegt wurde, sondern genau, das war im Grunde auch so dieser Roadtrip, der da beschrieben wurde, quer durch die USA. Und ja, genau. Und das hat man dann halt hier aufgegriffen und naja, ein bisschen mit anderen Motiven, mit anderem Hintergrund umgesetzt. Ja. Ja, wobei ich auch schön fand, dass sie jetzt mit diesem Film auch noch lose Fäden, also einen losen Faden kann ich selber benennen, den anderen kann ich mir einfach denken, dass sie die jetzt zum Abschluss gebracht haben, um jetzt einfach mal, erstmal vorweg haben wir beide, glaube ich, klargestellt, dass wir beide den Film total toll finden, habe ich gedacht, wir sagen jetzt mal ganz kurz hier, kleinen Spoiler-Alarm, denn ein paar Sachen müssen wir uns einfach so plump sagen, ja, finde ich, dann können die Leute einfach überspringen bis zur nächsten Kapitelmarke, denn es sind so lose Fäden wie das, ich lasse jetzt erstmal das kleine Mädchen außer Acht, sondern das ja auch in den vorigen Teilen, ich glaube es war bei X-Men 2, ich weiß gerade den Titel erst nicht, dass es ja diesen, ich glaube er hieß Riker oder sowas gab, also auf jeden Fall einen, der eine Initiative angeführt hat, der für die Beseitigung von Mutanten sozusagen unterwegs war und den hat Logan damals getötet, weil der hatte nicht so ein gutes Verhältnis zu dem und zum Schluss des Films taucht sozusagen der Sohn von dem auf und wie ich schon vorhin angesprochen habe, hier der Riesenspoiler in dem Fall, tötet der denjenigen sozusagen mit Hilfe eines, ja, Steffen, du kannst es gleich beschreiben, eines eigen gezüchteten Mutanten sozusagen unseren alten Logan und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis von Rache zu Rache. Und Steffen, vielleicht willst du das mit dem Mädchen noch erklären und auf wen eigentlich Wolverine oder besser gesagt Logan dann zum Schluss auch noch trifft, ist ja auch nochmal sehr interessant bezüglich seiner Filmrolle und so weiter und so fort. Ja, also das war zu den Mädchen. Es gab wohl das Projekt eben von der Regierung, ähnliche Mutanten zu erschaffen, wie die es schon gab. Da hat man sich so eine kleine Gruppe zusammengestellt, hat an Kindern herumexperimentiert. Eine davon ist eben diese aus den Comics bekannte X-23. Ich weiß jetzt gar nicht, wie haben sie es im Film genannt? Auch Laura, ja, glaube ich, oder? Ja. Ich glaube, also sie war, glaube ich, auch X-23, aber sie ist Laura, genau, das Mädchen ist Laura, ja. Und ja, die kommt halt mit sehr ähnlichen Kräften daher wie Logan selbst. Also sie hat Klauen, allerdings nur zwei statt drei und dafür nochmal eine in den Füßen, ne? Richtig? Genau, sie hatte welche in den Füßen und zwar wurde das sogar von Charles Xavier selber erklärt, denn Frauen sind nicht nur Jäger wie die Männer, weswegen die Krallen nur oben haben, sondern Frauen sind auch Verteidiger und deswegen haben die nämlich auch unten in ihren Füßen auch noch Krallen, um sozusagen ihr Heim zu beschützen, so die Erklärung von ihm. Okay. Ja, ja, genau. Und sie begibt sich mehr oder weniger dann auf die Suche nach eben den restlichen Kindern, die halt auch alle aus dieser Anstalteinrichtung geflohen sind. Und ja, das ist so ihre Motivation, dann loszuziehen und trifft dabei halt auf Wolverine. Ja. Und ihre Pflegemutter, sage ich jetzt mal, bittet ihn auch um Hilfe und ja. Und dann geht's halt los, dann ziehen die zwei halt los und treffen dann noch auf Charles Xavier und so weiter und so fort. Genau. Und was wolltest du zum Schluss noch wissen? Ach so, dieser geklonte Wolverine quasi. Ja. Wie hieß der denn jetzt wieder? X24 dann oder 24? Der war 24, der hieß einfach 24. Also das ist dann praktisch das Nachfolgemodell von der Kleinen wiederum. Im Grunde ein geklonter Wolverine, jünger, aber auch schon zum Mann gereift und Killermaschine. Den hat man dann, völlig von Emotionen befreit und schickt ihn halt auf Wolverine los. Genau, ich hatte gesagt, dass die Filmrolle ja auch nochmal interessant ist, weil im Endeffekt trifft er hier, es ist ja nochmal gespielt von Wolverine selber, von seinem, ne, also dieser Roboter sieht ja aus wie ein jugendlicher Wolverine oder ein jüngerer Wolverine, Logan. Mhm. Und der kämpft dieser alterne Logan, der im Endeffekt gerade schon durch das Adamantium auch noch immer weiter altert und immer seine Heilungskräfte weiter verliert. Also im Endeffekt ist hier ein alterner Logan, der keinen Bock mehr hat, gegen dieses junge Image des immer wieder spielenden Wolverines, was wir vorhin in den Folgen gehabt haben, fand ich halt einfach so schön. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, so eine schöne Metaebene, die sagt so, er will jetzt mit seiner Rolle abschließen, deswegen wird nachher auch von seiner Tochter, das ist nämlich letztlich das Mädchen, ne, um das mal zu spoilern, seine Tochter bringt im Endeffekt nachher den jungen Wolverine um und der alte Wolverine, also dem wir immer gefolgt sind, der wird dann von dem Sohn umgebracht, der früher von demjenigen, der Logan dann den Vater umgebracht hat. Ja, kompliziert erklärt. Und das ist, finde ich, nochmal so ein schöner Kreislauf, der jetzt. Bitte? Sie ist seine Tochter. Ja, sie hat Gene von ihm in sich, das wurde auch so in dem Film dann sozusagen von ihm erklärt. Und ich glaube, das ist nämlich der zweite Strang, der ich aber nicht erkenntnismäßig wirklich sagen kann, ob das so ist. Denn es gab ja davor noch den Film, der Film davor war ja Wolverine, Weg des Kriegers, der in Japan spielt. Mhm. Und dort gibt es ja eine Vorlage auch von Wolverine, die ich nicht so hundertprozentig kenne, aber da geht es ja darum, dass Wolverine ja auch eine Frau sozusagen hat und so weiter und so fort. Und aus dieser Liebe soll eine Tochter entstanden sein und das soll wohl sie, das kann ich mir vorstellen, dass sie das ist, sodass dann also im Endeffekt zu dem Vorfilm ein Schlussstrich gezogen wird und zu der alten, X-Men-Trilogie nenne ich sie jetzt einfach mal. Und das finde ich einfach so schön, dass man das erklärt und dass man den Film aber auch alleine natürlich verstehen, also nicht ganz, natürlich muss man sich mit dem Mutanten-Thema ein bisschen auskennen, weil viel an die Hand genommen wird man nachher trotzdem nicht. Es wird zum Beispiel auch nicht die Welt großartig eingeführt, sondern es gibt es immer nur so in Nebenschauplätzen, dass man sagt, es gibt nicht mehr viele Mutanten und so weiter und so fort. Es wird aber nie wirklich von sich aus so richtig krass erklärt, meiner Meinung nach. Hast du das Gefühl gehabt, dass man den Film alleine gucken kann, ohne dass man jetzt einen X-Men-Film davor gesehen hat? Nee, deswegen habe ich es gerade auch revidiert. Also man muss schon ein bisschen Ahnung haben von der Materie, aber es ist endlich mal wieder ein Film, der vielleicht nicht so abschreckt, weil er jetzt nicht so viel Ballast hat. Weil man das stimmt, ja. Also man kann ihn schon ein Stück weit separat gucken. Aber man sollte zumindest wissen, wer Wolverine ist und wer Professor Xavier ist. Also die zwei sollte man schon irgendwie kennen und schon mal was mit denen gesehen haben. Also einen der alten X-Men-Filme oder so. Das stimmt. Aber ansonsten brauchst du nicht viel an Vorbilden. Nee. Das stimmt schon. Ja. Also ich würde sagen, absolute Empfehlung von Steppen und mir. Schöner Film. Ja. Sehr schöner Film. Ist wirklich ganz gut geworden und hat so ein bisschen auch so diesen, hat so ein bisschen Western-Touch mit drin irgendwie. Also irgendwie, auch wenn es in der Zukunft spielt, ja. Aber es ist halt so dieses, ich bin hier der Outlaw und jetzt, Ich musste halt direkt an Mad Max denken, obwohl ich den nie großartig geguckt habe, aber das hat mich vom Setting her, habe ich direkt daran gedacht. Genau. Ja, cool. War ein guter Film, ja. Gibt es jetzt frisch auf DVD, ne? Ach, da hast du wahrscheinlich gesehen, ne? Ich habe bei Amazon Prime heute gesehen, auch zum Kaufen, war günstig und habe dann gedacht, komm, schlägst mal zu, weil den wollte ich schon immer geguckt haben. Ja, vorhin schon mal kurz erwähnt, Disney, die ja die anderen ganzen Marvel-Figuren unter einem Dach hat, oder nicht alle, aber fast alle, also Spider-Man ist noch bei Sony und wie gesagt, die X-Men, das X-Men-Universum bei Fox und das Fantastic Four-Universum bei Fox, genau. Alles andere ist bei Disney, großer Mutterkonzern, aber an was die Leute natürlich am meisten denken oder zuerst denken, wenn sie an Disney denken, sind natürlich nicht die Marvel-Figuren, sondern Mickey Maus, Goofy und Goofy, habe ich auch schon mal gehört. Gleich leichte Erinnerungen an alte Folgen zurückdingen. Ja? Und da habe ich mir für den Nintendo 3DS gibt es das wohl auch ziemlich exklusiv eine Spielreihe, die sich da nennt Disney Magical World. Und davon habe ich mir den zweiten Teil drauf geladen. Und im Grunde ist das Spielprinzip, hat man mir erklärt, ohne dass ich es kenne, wohl ein bisschen zu vergleichen mit diesem Animal Crossing. Sagt dir das was? Ich aus der Erinnerung habe ich im Kopf, dass es um ein Spiel geht, wo Tiere sich finden müssen und lieb haben und über die Straße laufen, irgendwie sowas, keine Ahnung. Genau so ist es da auch. Es spielt natürlich in einem, wie der Titel schon sagt, oder nee, wie er gar nicht sagt, aber doch Magical World, aber ein bisschen in Anlehnung auf das Magical Kingdom auch, spielt das Ganze natürlich in einer Art Freizeitpark oder zumindest in einer Welt, die sehr nachempfunden ist, einem Disneyland oder einem Disney Magical Kingdom. Was ist das Sim Rollercoaster? Dieses, was ist von Sims? Ich glaube, es haben Spiele, wo man so einen Freizeitpark aufbauen muss. Ist das so? Nee. Entschuldigung. Ja. Also es ist tatsächlich jetzt das, was du meinst. Hatte ich ja schon mal besprochen. Das ist das Disney Magical Kingdoms. Das gibt es für mobile Geräte. Da läuft im Moment eine sehr, jetzt mal ein bisschen off-topic gerade, läuft ein Event, nennt sich das immer, und da werden die ganzen König der Löwen Charaktere in die Welt gebracht. Das ist natürlich dann mein Event, weil ja, du weißt ja, König der Löwen, mein absoluter Disney-Lieblingsfilm. Von daher, das stimmt, hatten wir ja schon mal, ja. Dito übrigens, Dito. Bin ich dann natürlich sehr hinterher, dass ich da die ganzen Figuren zusammenbekomme. Gut. Aber zurück zu Disney Magical World 2. Ja. Also auch hier gibt es so diese Architektur wie aus einem Disney-Park. Also du hast die Main Street und du hast dann darum herum verschiedene Themenbereiche. Was hier alles natürlich noch ein bisschen kleiner zusammengestellt wurde. Und linker Hand hast du so eine Art Toontown, also da liegen praktisch die Häuser von Mickey, Goofy und so weiter und so fort. Und dann hast du, überall in diesem Areal verteilt Portale. Mit diesen Portalen kannst du in die Filmwelten gelangen. Also das heißt in die Welt von Ariel, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, oder in die Welt von Winnie the Pooh oder in die Welt von Frozen natürlich, also hier die Eiskönigin. Und so weiter und so fort. Und musst da dann mit deinem Avatar, den du dir halt vorher selber zusammenstellen kannst, gewisse Missionen erledigen, um so ein bisschen weiter voranzukommen im Spiel, um gewisse Items zu sammeln, die du dann wiederum an anderen Stellen verwenden kannst, um neue Kostüme freizuschalten oder um Gerichte zu kochen. Du erbst dann nämlich irgendwann auch im Spiel oder übernimmst ein Lokal, dass du wiederum ein bestimmtes Thema ausrichten kannst und gerade mal, welches bei mir ist. Goofy? Genau. Wow. Und wenn du dann eine gewisse, sag ich jetzt mal, gewisse Punktzahl erreicht hast an Atmosphäre, die halt mit Goofy zu tun hat, also das können Gerichte sein und Speisen und Getränke oder halt auch Dekoration, dann kommt halt Goofy oder derjenige Charakter, den du da halt befeierst, sag ich mal, kommt dann vorbei und macht dann da Fotos mit deinen Gästen und so weiter und so fort. Oder eine Tanzanlage. Genau, so ist es dann. Okay. Ja. Ja, schön. Es ist ein nettes Spiel. Ist so ein bisschen, nicht so die Aufbaustrategie, sondern ist mehr so das Sammeln und Herstellen von Dingen. Und ja, und das dann gepaart mit so kleineren, Missionen und kleineren Kampfmissionen. Da kommen dann halt so Waldgeister, die muss man dann halt besiegen und so Sachen halt, ja. Okay, ja, klingt doch ganz interessant. Es ist, Echtgeldwährung, kann man viel reinstecken oder ist es, läuft das? Nee, ich glaube, das ist gar nicht das Prinzip von dem Spiel. Also das ist, einfach nur Geduld, freischalten, sammeln und so weiter und so fort. Okay. Also die Sachen sind alle im Spiel drin. Es braucht eine Internetverbindung, weil es saisonabhängig dann immer noch was dazu gibt. Also das heißt, wenn gerade Ostern ist, gibt es irgendwelche österlichen Kostüme oder zu Weihnachten dann halt auch, ja, und so weiter und so fort. Oder jetzt im Sommer dann halt viele Bademoden und sowas halt, ja. Also es ist so, ja, es ist so ein, mehr so ein Sammeln und Tauschen, ja, Tauschen weniger, aber mehr so ein Sammelspiel, ja. Also Sammelzutaten oder Items, die dir helfen, dann das Kostüm zu nähen oder das Gericht zusammenzubekommen oder wie auch immer. Ja. Okay, das klingt, glaube ich, für Disney-Fans auf jeden Fall nach einer guten Sache. Echt? Ja, du wirst dir vorstellen können, Steff, dass jetzt nicht ganz so mein Fall ist, aber ich glaube, warum? Die so ein bisschen in. Weißt du, welches Spiel mir. Also, erstmal habe ich kein 3DS, hast du gesagt, ne? Mhm. Genau, ja. Das wäre der erste, dann ist gut. Das zweite wäre, es erinnert mich alle, das schlimmste Spiel, was ich schon mal jemals sozusagen noch nicht mal gespielt habe, sondern gesehen habe, ist für mich dieses, kennst du dieses Nintendogs oder sowas? Wo du so Hunde pflegen musst oder sowas und alles, was so in diese Richtung geht, da bin ich immer direkt so, Aber ich meine, was ich toll finde, ist, dass du natürlich die vielen verschiedenen Welten erkunden kannst und sowas. Ich glaube, Das kann dann schon ganz spaßig sein. Mhm. Also ich glaube, das ist dann ganz nett. Ja. Das heißt also, du schwingst dich sozusagen in diesem Spiel sozusagen zu so einem kleinen Gott herauf und beeinflusst dann sozusagen die Geschicke durch viele verschiedene Sachen. Aber Steffen, wir haben ja auch etwas, wo wir beide sozusagen Überleitung in letzter sagen. Zeit... Mann, ich denke, was faselt der denn hier schon wieder? danke. Ich habe es versucht, weil ich gedacht habe, wir bringen das mit unserer letzten Serienbesprechung diesmal vielleicht fast zu einem Abschluss, bevor wir zu unserem üblichen Spassel kommen. Denn während du Gott in diesem Spiel bist, gibt es auch noch verschiedene andere Götter, und zwar basierend auf dem Roman von Neil Gaiman, American Gods, gibt es nämlich die gleichnamige Sendung American Gods oder Serie auf Amazon Prime. Und wir beide haben sie geguckt, und da frage ich mich natürlich, Steffen, was hältst du denn davon? Meine Frage an dich ist dabei natürlich erstmal in allererster Linie, bekommen wir jetzt Geld von Amazon Prime? Weil wir neuerdings so wenig Netflix sagen. Ja. Ich könnte auch einfach zum, weißt du, wie nennt man das? Wenn man zu viel gesalzen hat, was macht man dann? Wenn man Rotwein auf eine Kleidung gekippt hat, dann macht man Salz drauf. Ich habe jetzt sehr viel Amazon Prime Rotwein drauf gekippt. Jetzt mache ich ein bisschen Netflix Salz drauf. Ich habe heute, und das Problem ist, ich kann nicht konkret werden, auf Netflix angefangen, die erste Folge einer Comedy-Serie, ich nenne sie mal Comedy-Serie, zu gucken, in der Kobe Smulders, auch bekannt als Robin aus How I Met Your Mother oder Agent Dingsbums aus Martina Avengers. Hill. Was? Maria Hill. Maria Hill, danke schön. Ich hätte es wieder Agent Martina Hill gesagt, aber Kobe Smulders gesagt. Das ist total dämlich, was ich da gerade im Kopf habe. Ja. Die spielt da mit, aber das Problem ist, ich kann gerade nicht sagen, wie diese Sendung heißt, aber das ist dann jetzt zum Ausgleichen. Jetzt haben wir doch alle wichtigen Alternativen genannt, oder? Es gibt doch gar nicht mehr, was man noch machen kann. Man kann sich doch nur für Netflix oder Amazon Prime. Warte mal. Da höre ich gerade noch Watch Ever. Was sagst du da? Halt die Klappe, Watch Ever! Ich hau dich da! So. Reizt mich halt zum Glück überhaupt nicht. Also von daher, ja. So eine Comedy-Serie mit Kobe Smulders? Nee, Watch Ever. Watch Ever, ja, ich glaube, ist das nicht schon tot? Ja, also ist gefühlt seit Beginn tot irgendwie. Also es ist, naja, gut. Egal. Sorry, da ist gerade ein Maxdome-Mafia vorbeigekommen. Ich muss kurz mal die Tür zumachen. Sorry, nein, ich möchte nichts. Danke, ciao. Okay. Haben wir es alle genannt jetzt. Jetzt haben wir es alle genannt, und zwar sehr kreativ. genau. So, ich muss mir kurz das Geld einstecken von Amazon Prime. Sag du mal, worum es geht, Steffen. Bitte? Um Götter geht es, um Götter, richtig. Um amerikanische Götter. Was sind das die? Das müssen Götter sein. Diese Gallier, das müssen Götter sein. Der Himmel möge uns auf den Kopf fallen. Aus welchem Film? Götter? Ja? Asterix erobert Rom. Ja. Na klar. Egal. American Kamel und Toast, aus welchem Film? Aus dem sehr erfolgreichen Film Kamel und Toast aus dem Jahr 1970. Nein, das ist auch von Asterix, aber ich weiß nicht mehr. Der hieß da nicht Erobert Rom. War das das mit den Prüfungen? Doch, Erobert Rom mit den Prüfungen, genau. Scheiße, ich vergesse immer, wie der Titel des Films ist. Kamel und Toast, so richtig. Kamel und Toast. Und wir reichen immer eine Scheibe Toast. Richtig. Er hat alles lieber. Aufgegessen, alles aufgegessen. Er ruiniert mich. Lass uns doch lieber Asterix Erobert Rom besprechen gerade. Nee. American Gods. Ja. Da geht's um Götter. Um Götter? Diese Gallier müssen Götter. Die müssen verrückt sein, diese Gallier. Hauptgott, der da vor... Was? Ich habe gerade das Gefühl, du willst eine Stäuberrede vorbereiten. Das klang gerade so. Wenn Sie American Gods auf Amazon Netflix schauen, dann sind Sie praktisch in 10 Minuten schon im Urlaub. Schon im Urlaub. Also. American Gods handelt von Göttern. Oh Gott, ich merke schon, du kommst nicht weiter, oder? Hauptgott ist, Spoiler, weh, du spoilerst Spoiler. Jetzt schon. Ist das ne? ein Spoiler? Ja, es gibt ein Major, es gibt eine große Sache, die würdest du direkt spoilern für Leute, die den Roman nicht gelesen haben und die auch nicht irgendwas vorher durchgelesen haben. Aber im Endeffekt fängt auch die ganze Serie damit an, dass ein gewisser Shadow Moon im Gefängnis sitzt und entlassen wird, richtig? Ja. Und dieser Shadow Moon kommt nach 3 Jahren wieder frei, freut sich darauf auch schon auf seine Frau Laura Moon zu treffen und trifft aber währenddessen, während er aus dem Gefängnis raus ist und nachdem er rausgefunden hat, dass, und das ist jetzt, könnte man als Spoiler sehen, aber es ist der Anfang der Serie, deswegen ist es schon kein großartiger Spoiler, damit kommt alles so ein bisschen ins Laufen, dass seine Frau gestorben ist. Ja. Und er trifft daraufhin später in einer Bar den sogenannten Der trifft auf jeden Fall irgendwann im Laufe dieser Kenntnis auf einen gewissen Mr. Wednesday. Ja. Und Mr. Wednesday macht unserem guten Shadow Moon, übrigens ein toller Name, wie ich finde, macht da ihm ein Angebot, dass Shadow Moon einfach für Mr. Wednesday arbeiten soll. Worin jetzt konkret diese Arbeit so ein bisschen besteht, kann er auch gar nicht so wirklich sagen. Aber im Laufe dieser Serie, also es ist so eine Art Bodyguard, wird aber dann auch einfach klar, dass es mit Mr. Wednesday und den Leuten drumherum nicht ganz so normal abläuft, wie man sich das denkt. Was ist denn so unnormal an den Leuten, Steffen? Das sind Götter. Shalom, shalom. Was stimmt denn mit diesen Leuten nicht? Also es passieren halt Dinge, die er sich dann nicht so richtig erklären kann zunächst. Zweifelt immer ein bisschen an sich selbst. Und akzeptiert das dann aber irgendwann auch plötzlich. Und und das Ganze wird dann nochmal durch ein Ereignis verstärkt, dass er da immer mehr dran glaubt, dass er da jetzt tatsächlich mit übermenschlichen Wesen zu tun hat, was ich aber jetzt hier nicht verraten möchte. Ja. Genau. Und lass mich doch erstmal eher ein bisschen dazu noch sagen, dass ich finde, dass sich die Serie relativ viel Zeit nimmt, um Dinge zu erklären. Also es wird eine Folge beendet mit einem Cliffhanger und dann wird sich die komplette nächste Folge Zeit genommen, um diesen Cliffhanger zu erklären. Ja. Und das finde ich halt richtig gut. Also das hätte in einem Film so nicht funktioniert. Ja. Und insofern finde ich diese neue Art von Serien, die es jetzt halt gibt, phänomenal gut, weil die sich halt eben die Zeit nehmen, um sowas zu machen. Ja? Also das kannst du halt in den Film nicht reinpacken. Also wenn jetzt jemand gesagt hätte, der ganze Stoff hätte auch in den Film gepasst, ja, hätte er, aber wahrscheinlich hätte es dann gehetzt gewirkt und hätte sich nicht die Zeit genommen, das so zu erklären, wie es da passiert ist. Und das gefällt mir außerordentlich gut. Und mir gefällt vor allem an der Serie, dass das wirklich für mich so ein bisschen in Richtung Märchen geht. Also es fühlt sich von der Erzählweise an, es ist sehr farbenfroh, sehr fantasievoll, toll gemacht. Also ich meine natürlich, die bedienen sich der Vorlage von Neil Gaiman, der ist eh ein toller Schreiber, wie ich finde, neben Stephen King, einer meiner, also ich habe nicht viel von ihm gelesen, aber American Gods auch nicht in dem Fall. Und aber wie die Götter alle dargestellt werden. Mein Lieblingsgott-Göttin ist in dem Fall die von Gillian Anderson, also von Scully. Media. Dargestellte Media heißt sie in dem Fall. Und weil die, wenn sie auftaucht, sie taucht zum Beispiel in einem Supermarkt auf, in einer alten Fernsehserie in Schwarz-Weiß und spricht auf einmal mit Shadow Moon ihn total an, hypnotisiert ihn da so ein bisschen und hat so wirklich so eine Femme Fatale-Sache, wo ich gedacht hätte, also wenn ich durch einen Supermarkt gelaufen wäre und Gillian Anderson würde so mit mir sprechen, ich weiß auch nicht, ob ich an mir ranhalten könnte und meinen Ehering nicht einfach wegschmeißen würde. Toll, also super toll gemacht und auch die ganze Darstellung. Es gibt so eine tolle Szene, die mir bildhaft im Kopf geblieben ist. Die ist auch im Trailer öfters zu sehen gewesen, wo Shadow Moon einfach so einem Tiger gegenübersteht, aus dessen Nasenlöchern so ein bisschen Feuer rauskommt. Und ein Bulle, so, oder? Ein Bison. Oder ein Bison, Entschuldigung, es war ein Bison, hast recht. Ja. Und das erinnert mich in der Bildsprache so ein bisschen auch an Hannibal. Bei Hannibal fand ich ja, da gab es auch immer so Traumsequenzen, die waren, also das waren so kleine kreative, designmäßige Kunstwerke und die werden hier auch erschaffen. Und die sind super schön. Allein das Intro ist ja schon der Hammer. Also das ist auch so ein Ding, was sich so komplett aufbaut irgendwie. Und dann die Musik da drin, die so aus den 80ern, Anfang 90ern stammen könnte, irgendwie hochgeblasen bis zum, also es ist phänomenal. Und dann entsteht im Intro schon allein aus dieser Mischung der Musik und dem, was sich da am Bildkunstwerk zusammensetzt, am Ende ergibt es dann so ein, sag mal schnell, so ein, wie nennt man Kunstwerk, das denn? Kunstwerk, Kunst, was meinst du, so ein... So eine Skulptur, an der mehrere Götter praktisch übereinander geraten, also so bei Indianern hat man es Matterpfahl. Totem meinst du. Totem, so, genau. Ja. Matterpfahl war auch das falsche Wort, aber egal. Totem, du hast recht. Also dieses Totem, was sich dann im Endeffekt dann praktisch bildet, aber der Weg dahin allein ist schon so spannend gestaltet, dass dann wiederum gemischt mit der Musik, also das finde ich schon allein, das ist schon ein Kunstwerk, nur dieses Intro. Ja. Und wie du sagst, es gibt dann halt so Bildstrecken da drin, wo du dann denkst, hoch. Also es gibt zum Beispiel relativ eine der ersten Folgen, das wollte ich jetzt vielleicht ein bisschen was. Mhm. Es gibt diese Szene, da hängt wie heißt der? Shadow Moon am Galgen. Am Strick. Und aber es naht Rettung. Und wie diese Rettung, wer das ist, sieht man in dem Moment nicht. Das verrate ich jetzt auch nicht. Aber allein diese Schlacht, die sich da um ihn entfesselt, um ihn zu befreien, ist so bildgewaltig und so also da wird dann halt auch mit Blut nicht gespart an der Stelle, aber richtig. Es ist künstlerisch verpackt, auch, sagen wir mal so. Ja. Es ist auch die eine der allerersten Szenen ist halt die, also man kann ja sagen, es wird am Anfang einer jeden Episode wird über eine dieser Gottheiten so ein bisschen näher vorgestellt und ganz am Anfang gibt es halt eine Szene, wo dann auch eine riesen Schlacht stattfindet und das ist halt monumental umgesetzt, finde ich. Also schon gut gemacht. Und du hast schon die Mengen von Blut angesprochen. Neben dieser Gewaltdarstellung gibt's, muss man auch sagen, es wird kein Blatt vor den Mund genommen in dieser Serie. Mhm. Es wird das sehr stimmt, viel gezeigt. Nicht nur im Blutbereich, sondern auch krasse Themen. Es gibt da zum Beispiel auf einem Schiff das Thema Rassismus, ganz interessant dargestellt. Es gibt aber auch so interessante Gottheiten, wie eine schwarze Lady, die sich durch die Sendung, immer durch die ganze Serie so ein bisschen durchzieht, die mit anderen Menschen Sex hat und diese dann in sich aufnimmt, indem sie einfach durch die Vagina alle einsaugt. Das klingt jetzt ein bisschen plump, ist aber so toll dargestellt. Und gemacht, dann wird sie nämlich immer größer und größer und dann derjenige wird kleiner. Genau, aber derjenige wird dann kleiner. Das aber ist sehr toll gemacht. Es hat den Effekt, dass sie größer wird, genau. Genau, genau. Und Und es gibt auch schwulen Sex in dieser Serie, der auch nicht hinter vorgehaltener Hand passiert, sondern auch alles sehr, sehr eindrucksvoll. Und es wird sich da kein Blatt vor den Mund genommen. Und das finde ich gut, weil wie bei dem Film von Logan Wolverine, wo wir da waren auch Brüste und Blut drin, weil auch in Wolverine gab es mal Brüste zwischendurch. Es ist für mich kein Abhäkchen, wo ich sage, wenn die Serie scheiße wäre und sie würden einfach nur Brüste und Blut benutzen, um so ein bisschen hochzupuschen, ist es aber nicht. Die Serie ist ein großes Gesamtkunstwerk. Und wir sagen, so wie ich uns beide rausgehört habe, können wir das nur jedem empfehlen, der sich natürlich auf Fantasy einlassen will. Was ist natürlich Fantasy? Das muss man einfach sagen. Das ist jetzt nicht das Provokationsmittel in der Serie, sondern das hat durchaus Hand und Fuß. Das hat hat seine Berechtigung, warum das so explizit gezeigt wird. Genau. Und das ist sozusagen unsere Meinung zuvor. Da wir beide das aber bis zum Schluss geguckt haben, würde ich gerne noch über ein, zwei Sachen mit dir sprechen, Steffen, die vielleicht eher ins Spoiler-Territorium kommt. Deswegen auch wieder der Hinweis, wer nicht gespoilt werden möchte, sondern von unserer Empfehlung schon geil drauf ist, sich diese Sendung anzugucken, sich angucken will, wie eine Frau per Vagina Menschen aufisst, der sollte auf jeden Fall jetzt American God sich anschauen. Denn wir würden jetzt gerne noch über ein, zwei Sachen sprechen, die vielleicht noch diskussionswürdig, / interessant sind im Spoiler-Bereich. Ab sofort hier Spoiler bitte vorspulen, wer keinen Bock drauf hat. Und zwar, Steffen, du hast nämlich vorhin, hast ja ein paar Götter erwähnt. Weißt du, was ich so interessant fand? Ich fand so interessant, Shadow Moon ist ja im Endeffekt die ganze Zeit unterwegs mit Mr. Wednesday, dessen Auflösung, wer er ist, ja erst wirklich am Ende der Sendung kommt, was ich auch sehr gut finde. Denn dadurch, dass du Göttern einen Namen gibst, und in dem Fall sogar einen sehr bekannten Namen, begrenzt du ja sozusagen seine Fähigkeiten, weil ich fand das Geile an Mr. Wednesday die ganze Serie über, dass ich keine Ahnung habe, was für eine Superkraft der eigentlich jetzt in, also was für eine Gottheit er eigentlich ist oder was er eigentlich kann, weil irgendwas konnte er, aber es wurde nie klar festgelegt. Und das wird ja zum Schluss aufgelöst, als er es selber sagt und wirklich die Post abgeht, indem er nämlich sagt, ich bin Odin. Damit ist natürlich dann auch wieder klar, okay, er ist ein nordischer Gott, er ist vor allem im Blitzbereich total gut angesehen. Aber ich find's cool, dass es die halt manchmal auch so Sachen im Ungefähren lassen. Und das fand ich jetzt bei diesem Mr. Wednesday-Charakter total interessant. Mhm. Und was ich auch gut fand, war, dass seine Frau ja gestorben ist von Shadow Moon, aber weiterlebt nachher als Zombie, die auch dann mit ganz alltäglichen Zombie-Problemen zu kämpfen hat. Jetzt nicht so wie bei Santa Clarita Diet, so humorvoll, sondern sie hat das Problem, dass ihr mal ein Arm abfällt oder dass sie nicht mehr so toll aussieht oder sowas. Und im Endeffekt das Einzige, was... Genau, das Einzige, was sie zum Leben noch sucht, ist im Endeffekt Shadow Moon, weil der ist das Einzige, was in ihrer farblosen Welt noch so ein bisschen Licht rüberbringt. Mhm. Und das fand ich ganz interessant gemacht. Gibt's für dich noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, das ist jetzt so was, was mich noch fasziniert hat? Also das, was mich wirklich am meisten fasziniert hat, ist halt das, was ich gerade schon erwähnt habe. Also eigentlich so diese Stelle, ich weiß jetzt gar nicht, welche Episode das war. Es war dann die dritte oder vierte oder was? Kann gut sein, ja, dritte oder vierte. Wo du am Ende dann siehst, sie lebt halt noch, ja. Und dann wird sich die komplette nächste Episode dafür Zeit genommen zu erklären, was da jetzt passiert ist, warum sie jetzt noch lebt und wie sie den Tod quasi ausgetrickst hat. Genau. Und was eine gewisse Münze noch damit zu tun hat und so weiter und so fort. Und das ist alles so, also so, ist halt, also, hat halt Spaß gemacht. Also ich finde das echt faszinierend, dass man sich da die komplette Episode zur Zeit nimmt und das dann auch so zusammenpuzzelt, dass du am Ende dann erst merkst, ah ja, okay, das war jetzt dafür verantwortlich, dass sie weiterlebt im Grunde. Ja? Also, genau, weil sie ist im Endeffekt ja die gewesen, die ihm, die Leute, während er am Strick gehangen hat, Shadow Moon sozusagen, die Leute um ihn drumherum und auch vom Strick geholt hat, alle Leute sozusagen zerfleischt, weil sie ja als Zombie einfach mega krasse Fähigkeiten hat, die ganze Serie über nachher. Und das war genau, ganz das gut war gemacht. Im Grunde das, was ich so seitdem er aus dem Knast wieder rausgekommen ist und seitdem er dann praktisch zu Hause erfahren oder nein, im Knast noch erfahren hat, dass seine Frau jetzt verstorben ist, dass sich dann alles, was oder nicht alles, was sich da ereignet hat, aber vieles, was unerklärlich war, ereignet hat, dann halt aufgegriffen wird und erklärt wird. Ja, Und das ist, ich muss zugeben, die Episode fand ich auch sehr gut, wo dann wirklich gezeigt wird, dass, was ihr alles so zu passiert ist und sowas. Und wie gesagt, die Darstellung der einzelnen Charaktere, sehr, sehr toll gemacht. Mhm. Auch der Tod und sowas, also sehr, ja, sehr der, der schön. Der Leprechaun ist auch einer meiner Lieblingscharaktere. Der ist euer, das kann ich mir vorstellen. Ja. Also, wie heißt der in den Filmen jetzt, der Serie jetzt, wie heißt der da? Ich weiß es gar nicht. Meinst du? Was meinst du denn, wo er noch mitgespielt hat? Nein, wie er da heißt. Ach so. Also, wie er jetzt hier bei American Gods genannt wird. Aber ist egal. Ja, ich weiß jetzt gerade auch, ich glaube, er hat Sweeney. Ja, irgendwie sowas. Matt Sweeney. Ja, ja. Matt Sweeney. Da heißt auch eine Episode sogar ein Gebet für Matt Sweeney. Ja, ja, sehr schön. Also, auch damit würden wir sagen, dit ist abgehakt, wa? Fehlt ja nur noch der übliche Hausputz zum Schluss, Steffen. Hast du da was für uns? Ja, fang du mal an. Okay. Ich gucke noch. Du guckst noch, alles klar. Ja, ich habe eine klassische Empfehlung, weil die sozusagen meine Urlaubszeit in Griechenland ein bisschen begleitet hat. Ich höre mir mittlerweile Sachen an, damit ich mich auf andere Sachen konzentrieren kann. Deswegen höre ich mir sehr viel vom Gleichen an. Ich bin ja großer Fan der Pen-and-Paper-Rollenspiele von den Rocket Beans. Und es gibt dazu auch von denen jetzt mittlerweile, neben, ich glaube, auf Spotify, auch in Podcatchern dieser Welt, kann man sich die Pen-and-Paper-Kurzgeschichten, davon sind ja zwei erschienen. Ich weiß nicht, ob die Hauptgeschichten, nämlich Tears und Beards, von denen auch schon erschienen sind für Podkicker oder für als Podcast. Es gibt aber diese Kurzgeschichten einmal das Geheimnis von Moreton Manor, eine in der in London angesiedelte Schauerroman-Kriminalgeschichte. Die gibt's einmal als Zweiteiler und das andere sind auf jeden Fall wie heißt das? Dysnomia, wo sie im Science-Fiction-Setting bei den Rocket Beans Pen and Paper spielen. Und das gibt's dann halt auch als Audiodatei sich anzuhören. Da habe ich sehr viel gemacht, sehr viel rauf und runter, weil ich das einfach sehr, sehr lustig finde, wie versucht wird, hier mit Geschehnissen rumzugehen. Und da ich einfach großer Fanboy bin, will ich das einfach mal den Leuten ans Herz legen. Und Steffen, hast du in der Zwischenzeit was gefunden in meinem kleinen Monolog? Dann mach doch mal. Hab ich. Und zwar hast du ja so mal irgendwann die Initiative ein bisschen gestartet, mehr Frauen in Podcasts? Habe ich gleich zwei. Pimmel-Podcast war das, glaube ich. Pimmel-Party. Das, ja, finde ich immer noch das Beste. habe ich gleich zwei. Ja. Und zwar zwei Damen, die den Podcast anekdotisch evident machen. Mhm. Und zwar wird er gemacht von den beiden Podcasterinnen Katrin Rönige und Alexandra Tobor. Mhm. Letztere kennt man aus einem eigenen Podcast, den sie hat. Der da heißt. Genau. Aha. Ich sollte mir vorher die Sachen raussuchen. Das wäre eine gute Idee. Hast du den auch schon mal angehört, den Podcast? Ich glaube nicht. Nee. Was? Ach nee, ob ich mir den angehört habe. Ja, natürlich. Ja, klar. Achso, ich dachte, du hättest auch welche Podcasts gesucht. Ob ich den angedeutet hätte. Oder den ob ich Tagesschau-Podcast. Habe ich schon nie gehört, aber ist ein geiles Ding. Ja, nee, und also sie ist schon ein bisschen bekannt. Wie gesagt, sie macht da diesen eigenen Podcast, einen Literatur-Podcast, dessen Name mir gerade nicht einfällt, aber um den geht es ja heute auch nicht. Und aus dem Podcast Wer redet, ist nicht tot. Das ist so eine Podcast-Reihe, die Holger Klein macht mit, mit verschiedenen Podcast-Partnern. Ich kann dieses Vrind nicht aussprechen. Dieses Vrind, WR, da kriege ich Probleme. Okay. Deswegen habe ich dir mal den vollen Titel gesagt. Und da macht sie zusammen mit ihm die. Wie heißt denn das? Wie heißt denn das? Was Scheiße. Denn? Was suchst denn du? Dieses Podcast-Thema von den beiden, was die dann immer zusammen machen. Ist egal. Okay. Ja, so ein bisschen Dr. Sommer-Team-mäßig. Egal. Also, werden Fragen. Nennt man das? Vrindheit. Ja, wer redet, ist nicht tot. Ja, die Vrindheit. Das ist dann dieses Sublabel von Vrind. Genau. Ach so, ich kenne nur Vrind. Ich kann das Sublabel gar nicht. Okay. Ja, gut, nee, was heißt Sublabel? Also, er hat ja da. Mann, wir reden mehr über den Podcast als über den ich empfehlen will. Also, er hat ja da verschiedene Themen. drin, ja, mit verschiedenen Partnern. Jawohl. Genau, und eins davon ist die Gewinntheit und die macht er mit der Alexandra Tobor. So, jetzt haben wir es. Jawohl. So, und die macht es wiederum mit dieser Katrin Rönige zusammen, dieses anekdotisch evident. Ja. Da geht es um theoretische Themen, die die ganzen beiden anwürzen mit eigenen Erfahrungen und mit eigenen Erlebnissen. Also das heißt, okay, man nimmt sich ein Thema. Erstes Thema, das ist ein relativ junger Podcast noch, der kam, die erste Episode kam im Februar. Das war zum Beispiel Luxus. Oder die zweite Episode im März ging um Scham. Und zum einen beleuchten die beiden halt die theoretischen Annahmen dahinter, was sich dahinter so verbirgt, die theoretische Definition des Ganzen. Ja. Und das Ganze wird dann wiederum gewürzt, halt, wie ich schon gesagt habe, mit eigenen Erfahrungen. Also das heißt, wo habe ich denn jetzt im Fall von Scham schon mal Scham gespürt oder wie bin ich dazu gekommen oder ja, also was, ja, was bedeutet das für mich? Ja? So geht es mir immer mit Luxus. Wo habe ich Luxus das letzte Mal gespürt? Genau. Als ich die Ameisen in der Toilette hatte in Griechenland, das war Luxus, hör mal. Ja. Genau. Ja. Und die beiden Episoden, habe ich davon auch schon gehört. Die April- und die Mai-Episode noch nicht. Im Juni gab es leider keine. Ich hoffe, dass es im Juli wieder eine gibt. Der das ist jetzt auch schon fast rum. Aber das ist eine super Überleitung zu unserem, zu sagen, das ist die Einstellung, die ich mittlerweile zu unserem Podcast auch habe. Ja, jetzt hatten wir im Januar und Februar, März und April keine, aber vielleicht im Mai. Mein Gott. Ja, genau. Ja, okay. Ja. In trockenen Büchern. Das ist der Podcast von Alexandra Tobor allein. Und anekdotisch evident. Jetzt hast du direkt zwei rausgehauen. Mein Gott, jetzt ist für eigentlich nächste, drei nächste mit Folge. Vrind, also Mensch, ja, aber jetzt, ich habe hier voll die Podcasts rausgeschmissen. Und Vrind hast du auch noch empfohlen und ja, ein Sublabel, meine Fresse. Jetzt haben wir echt, jetzt müssen wir echt suchen, mein Freund. Ja, nee, also den ich hier empfehlen möchte, explizit ist anekdotisch evident. Hört da mal rein, ist sehr interessant. Und gibt Denkanstöße. Das finde ich immer ganz wichtig bei einem Podcast. Okay. Der dann nicht rein zur Unterhaltung da ist, sag mal. Da muss ich sagen, das klingt nach einem, den ich wirklich mehr abonnieren will, weil das klingt sehr nach, den ich schon mal vorgestellt habe, mit Themenwechsel, wo die ja so also zwei Themen immer vorgestellt haben. Das klingt echt interessant. Ich glaube, dann werde ich mir gleich mal abonnieren. Mach das mal. Mach ich. Wir müssen mal so eine Liste machen mit denen, die wir empfehlen. Auf der Webseite. Wie heißt die nochmal da? Unsere Webseite? Ja. Die-13etage. Oh shit. Die-13etage.de. Wenn ihr da auch Kommentare und sonstiges hinterlassen wollt, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Die-13etage.de? Ja. Ja, okay. Und kommt da was oder ist schon offline? Nee, es kommt noch was. Also, es ist, not hier, found. Not found. Not found. Ja, das habe ich programmiert. Habe ich mit Word programmiert. Not found. Not found. Etage 13 not found. The Elevator ist kaputt. The Elevator ist kaputt, sorry. Der Hoteldirektor Schal.Atan hat sich daran zu schaffen. Ach, jetzt Schal.Atan, jetzt habe ich das verstanden. Ich habe ihn auch anders vorgeschrieben, du Dödel. Er ist natürlich Schala.T.An. Einmal mit Profis arbeiten. Oh Mann. So. Ja. Basti, es hat mich gefreut. Mich auch, Steffen. Ein Lebenszeichen von dir zu hören. Wie jetzt, das kannst du nicht auf mich abwälzen, mein Freund. Das Lebenszeichen muss von dir kommen. Ich bin froh, von dir eins gehört zu haben. Ja. Ja. Ja. Ich bekenne mich schuldig, ja. Wann können wir den nächsten stressfreien Termin von Herrn Liebschner erwarten? Wann hat der Vatikan mal wieder weißen Rauchzeit? Guck mal, was um die Weihnachtszeit rum. Das ist ein Versprechen, das können wir unseren Fans geben. An irgendeinem Weihnachtsfest, da werden wir mal wieder eine Episode raushauen, Leute. Da sag treffen wir uns vielleicht sogar mal. Welches Jahr sagen wir nicht, aber Weihnachten steht jetzt. Ja, nee, also das haben wir ja dieses Jahr noch ausstehen, unser jährliches Treffen mindestens einmal. Von daher, oder? Warst du schon mal da dieses Jahr? Nein, hab's leider nicht geschafft, aber zu der Sache möchte ich nichts erzählen. Okay. Sonst würde das jetzt noch ein spontanes Scheiße ergeben. Ja, das könnte ich beim nächsten Mal mit einbauen. Vielleicht kommt die nächste Folge, wenn ich den Steffen ein bisschen doll kitzel an einer bestimmten Stelle. Vielleicht ja auch einfach mal relativ früh. Ich weiß, wo ich den Steffen kitzeln muss. Nicht da. Ih, geh da weg. Geh da weg. Naja, so kleine Sachen kitzel ich auch nicht. Gut. Ja. Nun, genau, Herr Steffen, machen Sie doch mal den Sack nicht, zu. Meine Ohrläppchen sind wirklich nicht besonders groß. Siehste. So. Ja, es hat mich sehr gefreut. Ja. Es war mal wieder überfällig. Und, aber hallo. Ja. Ich hatte schon Etage 13 Stau. Wir müssen ja auch immer sparen für die 1000 Euro Zimmermiete, die wir hier jedes Mal latzen müssen. Also das ist, Wir sind mit 30 Mieten im Rückstand, also ja. Beeil dich mal. Genau. Mein lieber Basti, es war mir ein Fest. Mir auch. Und liebe Hörer, wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vergesst uns nicht. Tschüss. Frohe Weihnachten und frohe Ostern. Frohe Weihnachten 2000. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com die 13. Etage oder auf Twitter @die13etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht.